Ja, herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik. Den eingangs gespielten kurzen Track werden wir später in Gänze hören. Zunächst eine Ankündigung oder ein bisschen Überblick über das, was in den nächsten 2 Stunden Klingding zunächst zumindest das wichtige Thema ist. Die Frage, ist Thüringen Listland? List mit SZ und gemeint ist der Komponist Franz Liszt. Ja, er hat dort ungefähr 10 Jahre gelebt und vor circa 4 Wochen, am 22.10. wurde in einer großen Feier, einem ganzen Feiertag in Thüringen, in Weimar, Liszts 200. Geburtstag gefeiert. Es gab ein ganzes Liszt-Jahr, wo verschiedene Projekte auf den Komponisten Franz Liszt aufmerksam und über ihn informieren sollten, das sie dann auch sicher gemacht haben. Und zum Abschluss gab es eben ein Konzert, bei dem Christian Thielemann dirigiert hat. Christian Thielemann, auf den von vielen sogenannten Star-Dirigenten, gehe ich später noch ein, hat ein Programm dirigiert von Franz Liszt, wo zum Schluss mit der Zugabe Les Préludes gespielt wurde. Ja, Les Préludes ist eine symphonische Dichtung von Franz Liszt komponiert und hat eine Geschichte in der deutschen Musikgeschichte, denn das Hauptthema der symphonischen Dichtung von Les Préludes von Franz Liszt wurde auf Betreiben von Joseph Goebbels 1941 umbearbeitet zur Erkenntnismelodie für die Berichte vom Feldzug in den Osten. Kurz wurde das dann Russland-Fanfare genannt und das war immer der Eingang oder die Eingangsmelodie, um die Berichte aus dem Feldzug, dem Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetunion anzukündigen und ja, das war eine kleine Geschichte, die da stattgefunden hat, wie es zu dieser Auswahl kam. Es gab eben, der Termin stand ja schon fest, wann der Feldzug im Osten beginnen soll. Und ja, da musste eben dann eben auch eine aufrüttelnde Musik gefunden werden. Und da hat sich da Josef Goebbels selbst darum gekümmert. Das war also Chefsache von dem Reichspropagandaminister, da eben das Richtige zu finden. Und er hat sich dann an verschiedene Komponisten gewandt, die ihm was vorgespielt haben und deren Ergebnisse war dann nicht so nach seinem Geschmack. Und dann kam aber eine andere Idee. Ich zitiere jetzt aus Fred K. Briberg, dem Buch Musik im NS-Staat, herausgegeben von S. Fischer Verlag. Das Jahr finde ich jetzt so schnell nicht. 1982. Es gibt eine Neuauflage von 2000. Jetzt aber das Zitat. Ich bekam, schreibt der Komponist, der dort zitiert wird. Wer war denn das? Herr Schulze. Treffenderweise Herr Schulze mit TZE. Also ich, nur ich allein in Klammern, bekam von Goebbels noch einen Sonderauftrag. Als Einleitung oder Abschluss sollte ich die Russland-Fanfare aus Liszts Les Préludes verwenden. Ich musste bekennen, dass ich die Russland-Fanfare noch nicht gehört habe und mich an das Stück von Liszt nicht genau wörtlich erinnerte. So suchte ich mit Glasmeier diese Noten auch nachts in der Notenbibliothek des Funkhauses vergeblich. Und so weiter, dann geht's weiter um die Probleme und dass er todmüde war und sich morgens um 4 zur Umarbeitung dieses Liszt-Stückes dann fit gemacht hat oder versuchte mit Pervitin, das ging aber dann auch nicht so und seine Frau hat ihn aber Gott sei Dank morgens um 8 geweckt und nun rief ich, Zitat weiter, nun rief ich Fritz ganz im im Sender an, wo das Orchester sich bereits versammelte. Und dann haben sie geprobt und aufgenommen und so weiter. Es wurde ihm dann gesagt, ja, also, Zitat, der Minister würde nicht schlucken, würde das nicht schlucken. Ja, war es nicht schlucken? Ja, dass er aufgeben wollte. Er hat es nicht so ganz hingekriegt in der kurzen Zeit. Nochmal Zitat, der Minister würde das nicht schlucken. Es sei schließlich Kriegseinsatz. Ich arbeitete weiter und kam um 12 Uhr mittags im Funkhaus. Ins Funkhaus. Meine Noten kamen erst nach 13 Uhr vom Kopisten. Inzwischen hatten Chor und Orchester Pause und hörten im großen Sendesaal die Lautsprecher durchsagen, die Sondermeldungen mit Russland-Fanfare, aber ohne Lied. Als ich dann meins fertig aufgenommen hatte, wurde das Band sofort nach Lanke zu Goebbels durchgegeben. Und gegen 15 Uhr hörte ich dann endlich, ich war inzwischen schon zu Hause, dass meine Komposition ausgewählt war. Fritz Ganz rief an und gratulierte mir. Weißt du nun, warum ich dich zum Durchhalten gezwungen habe? Fragezeichen. Soweit das Zitat von dem Herrn Schulze, Komponist seiner Zeit, der also an den Junijahren des Jahres 1941 sich daran machte, Les Préludes von Franz Liszt zur Russland-Fanfare umzubearbeiten. Und ich habe jetzt zur besseren Kommentierung und auch als gewissermaßen Hintergrundmusik für die nächste Stunde einen Mitschnitt von der Arte-Sendung vom 22.10., wo eben Herr Christian Thielemanns mit dem Franz Liszt Projektorchester und der Staatskapelle Weimar sowie Professoren und Meistern, Schülern der Musikhochschule Franz Liszt den 200. Geburtstag von ihm feierte in Weimar. Zum Schluss mit der Zugabe von Les Préludes. Und wie hatten die beiden Anmoderatoren das genannt und so, das hören wir jetzt gleich. Zumindest ein Ausschnitt daraus. Jetzt also gleich die Anmoderation von Christian Thielemann, der befragt wird von Axel Brüggemann in der Sendung 200 Jahre Liszt. Dazu liest, zu viel hineingeheim. Sie meinen, der hat sich einfach gehen lassen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hätte ihn gern gefragt. Das muss ich Ihnen sagen. Also wenn Sie sagen würden, wenn Sie jetzt mit Liszt zum Abendbrotessen gehen würden, dann hätte ich ihn gefragt, warum sagen Sie denn, dass das der Tod ist, wo Sie so positive, das ganze Ding ist in Dur. Da kommt eigentlich Moll so gut wie gar nicht vor. Kommt keine düstere Stelle vor. Es ist alles irgendwie unter. Wahnsinnige Steigerung, die so ein, also die einem einfach, da geht einem der Hut hoch. So toll ist das geschrieben. Was hat das mit dem Tod zu tun? Der ganze zweite Teil scheint ja unter dem Motto Tod zu stehen. Les Préludes, haben Sie eben erklärt. Jetzt hören wir als nächstes den Totentanz. Und da macht Liszt ja was Unglaubliches. Er geht zurück in die Musikgeschichte und scheint auf den Spuren des Todes zu sein. Und er bemüht sogar gregorianische Klänge. Ja, ich finde, das ist natürlich eine sehr effektvolle Geschichte, dieses Dies Irae. Das hat er in einer Art und Weise verarbeitet. Wir würden fast sagen, verhackstückt, in einer derartig erstaunlichen rhythmischen und sogar ins Dur gesetzt. Mit einem Klarinetten-Solo setzt er das ins Dur. Also ich muss sagen, da merkt man, was es für ein großer Mann gewesen ist als Komponist. Wissen Sie, wir haben das so ausgewählt, wir zeigen den Liszt eben in drei verschiedenen Grundfarben. Das zweite Klavierkonzert ist ein salonhaftes, pompöses, aber auch innerliches Stück, wo also Liszt richtig pur ist, so wie man sich ihn eigentlich vorstellt. Im Salon oder in der Soutane und man hängt an seinen Lippen und an seinem Klavier und so weiter. Dann zeigt er einem so ein bisschen die lange Nase und sagt, passt mal auf, was ich euch noch alles bieten kann. Jetzt kommt nämlich mal hier, ist Dies Irae und man ist also geschockt im Salon, aber damit der Schock nicht allzu lange anhält, kommt dann zum Schluss die große Versöhnung und der sogenannte Rausschmeißer. Also das ist ein man kann es nicht anders sagen. Es ist irgendwie einfach ein Stück, was die Leute, glaube ich, froh entlässt. Dann werden Sie das Publikum jetzt mit dem Totentanz schocken und froh und glücklich mit Les Préludes entlassen. Herr Thielemann, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Jetzt kann man gleich den Tausenden und den Applaus hören. Und nur so als Hinweis zu den verschiedenen Themen, die da in der Moderation besprochen werden, zu Axel Brüggemann kommt später. Was ist da so das Thema dieser irgendwie? Franz Liszt hat seinem Musikstück als Le Prélude einen Text vorangestellt. Übersetzt wurde der von keinem geringeren als Peter Cornelius, über den ich später noch was sagen würde. Und der Text ist folgender von Franz Liszt. Zitat: Was anderes ist unser Leben als eine Reihenfolge von Präludien zu jenem unbekannten Gesang, dessen erste und feierliche Note der Tod anstimmt? Fragezeichen. Dennoch trägt der Mann nicht lang die wohlige Ruhe inmitten besänftigender Naturstimmung. Und, in Anführungszeichen, wenn der trommete Sturmsignal von seinem Ende ertönt, eilt er, wie immer der Krieg heißen möge, der ihn in die Reihe der Streitenden ruft, auf den gefahrvollsten Posten und im Gedränge des Kampfes wieder zum ganzen Bewusstwerden seiner selbst und in den vollen Besitz seiner Kraft zu kommen. Soweit das Zitat, das Franz Liszt seinem Musikstück Le Prélude vorangestellt hat. Le Prélude, wir hören ja gerade die Aufnahme. Das ist noch nicht Prélude, das Le Prélude, das kommt dann später, so in circa, ja, wie viel? Ja, so in 36 Minuten. Ja, nun ein bisschen was über den Dirigenten Christian Thielemann. Christian Thielemann begann seine Karriere, ich zitiere aus dem Ankündigungstext von Arte, Christian Thielemann begann seine Karriere mit 19 Jahren als Kompetitor an der Deutschen Oper Berlin und arbeitete von 1979 bis 1982 als Assistent von Harald von Karajan in Berlin und in Salzburg. Ich weiß, vielen ist es nicht bekannt, dass Herbert von Karajan eine lange Karriere hat und er war der beliebteste Dirigent nach Vogtländer von den großen Nazis überhaupt in dieser Zeit. Herbert von Karajan ist sicher auch vielen, die nicht zu Hause sind in der klassischen Musik, ein Begriff. Nun aber weiter zu Christian Thielemann. Christian Thielemann wurde 85 erster Kapellmeister in der Düsseldorfer Rheinoper und war dann ab 88 Generalmusikdirektor in Nürnberg. Und der Durchbruch gelang ihm mit einer mustergültigen Aufführung von Wagners Tristan und Isolde. 97 kam ein Ruf an die Deutsche Oper, wie es so schön heißt, ein Ruf kam und seit September 2004 ist er Generalmusikdirektor der Münchner Philharmoniker. Das ist eben nicht mehr. Wie ich gelesen habe, ist auch, glaube ich, in seiner letzten Aufführung gekommen. Aber es geht weiter mit seiner Karriere. Seine nächste Herausforderung wird die Stelle des Chefdirigenten der Sächsischen Staatskapelle Dresden ab 2012 sein. Nicht zuletzt aufgrund seiner Berliner Aufführungen sämtlicher in Bayreuth gespielter Werke Richard Wagners sowie seines Berliner Richard Strauss Repertoires mit Salome, Elektra, Die Frau ohne Schatten und Daphne gilt Thielemann als ein sehr gefragter Dirigent. Also er war da ganz gut unterwegs. Er hat natürlich auch im Ausland reüssiert und zum Beispiel hat er im Londoner Opernhaus Covent Garden dirigierte er Jenufa, ehemals von Strauss, Elektra, der Rosenkavalier, sowie von Hans Pfitzner Palestrina, eine Produktion, die er anschließend auch im Rahmen des ersten Gastspiels von Covent Garden an der New Yorker Met leitete. Da gab es dann auch Die Frau ohne Schatten und Arabella von Richard Strauss. Naja, in Bayreuth hat er natürlich schon pausenlos dirigiert, also ist kaum wegzukriegen aus Bayreuth. Aber so ganz, Bayreuth ist ja nun nicht kein ständiger Ort, wo man dirigieren kann. Also er war auf jeden Fall viel auf Tourneen und also die Reihe seiner Strauss-Interpretation ist natürlich riesig. Und was hat er aufgenommen? Also es gibt natürlich Aufnahmen aller Symphonien von Schumann und Beethoven, dann Vorspiele und Ouvertüren von Richard Wagner und dann, wie vorhin schon, Vorspiele von Hans Pfitzner und Richard Strauss und Karl Orffs Carmina Burana. Das ist wahrscheinlich den meisten bekannt. Und dann gibt's natürlich noch andere Sachen, die jetzt vielleicht nicht so wichtig sind. Auf jeden Fall hat er also sich einen Namen gemacht mit Hans Pfitzner, Richard Strauss und Karl Orff. Das ist ja nun auch eine Triade, die es in sich hat. Wenn man sich ein bisschen mit der Nazi-Musikgeschichte befasst, dann weiß man, dass Richard Strauss war, wie nennt sich das, Reichsmusik... Minister, kann ich gleich nochmal nachgucken, bis 35, dann gab es einen Konflikt. Karl Orff war mit Carmina Burana, Carmina Burana war von Karl Orff das beliebteste Stück von sogenannter Klassik in der Nazizeit und Hans Pfitzner ist ein ausgewiesener Antisemit gewesen, der natürlich, wie so viele, wie auch Karl Orff, sich dann nach der Nazizeit als, er musste ja und so weiter, konnte nicht anders und ist eigentlich ganz dagegen gewesen, gegen die Einflüsse der Nationalsozialisten auf die deutsche Kulturpolitik. Jetzt wieder ein bisschen von Franz Liszt. Es ging ja darum, dass, also, was hat Franz Liszt gemacht? Er hat die Gregorianik in Ruhe überführt und das wäre ein ganz großartiger überhaupt. Also, wenn man sowas machen könnte, ich weiß nicht, also, ich bin nun kein Spezialist für Gregorianik. Meistens ist die Notation von Gregorianik, wenn sie nicht später dann irgendwie ins Dur oder Moll oder in Turmtonarten reingedrückt wurde, gar nicht konkret gefasst. Also es waren noch Zeichen, die nicht in dem jetzigen Tonsystem sind. Was da nun die großartige Leistung sein soll, das Liszt, das ins Dur gedrängt hat, das weiß wahrscheinlich Tiedemann auch nicht so recht, aber er wollte halt irgendwas Großartiges sagen. Denn die Tatsache, dass es also immer um den Tod geht und auf der anderen Seite alles in Dur ist, das wird ja irgendwie von Tiedemann so als nicht auflösbarer Widerspruch dargestellt. Ich weiß nicht, woran man den Widerspruch sieht. Das Zitat vorher zu Le Prelude, das ist dieser worum geht's? Ich zitiere nochmal: Was anderes ist unser Leben als eine Reihenfolge von Religion zu jenem unbekannten Gesang, dessen erste und feierliche Note der Tod bestimmt. Also da geht's hin und da ist auch die Begeisterung dafür. Und Dur übersetzt heißt hart. Also gut, man muss jetzt nicht diese ganze dümmliche Versuche, den sogenannten Tongeschlechter, so wird das in vielen musiktheoretischen, nicht unbedingt, aber so vermittelnden Werken der Musiktheorie immer noch genannt und ist dummes Zeug. Ganz einfach. Da haben sich viele dran abgearbeitet und einem viele mit irgendwelche organischen, biologischen Gründe für die Tonalität oder für die Begründung der Tonalität herauszufinden. Das ist alles ein reaktionäres Reden, das affirmativ irgendwelche Wahrnehmungsvereinbarungen festlegt zu einer Musiktheorie, die dann irgendwie maßgebend für die Zukunft sein soll. Gut, mit so einem Blödsinn muss man sich aber immer wieder auseinandersetzen, weil der natürlich hartnäckig sich im sogenannten Mainstream auch ganz gut aufhält. Und ja, soweit also zu diesem schwierigen Problem, das die beiden da diskutieren. Also wie kann die Gregorianik in Dur oder überhaupt verwendet werden in einer neuen Komposition? Und wie kann das Dur zum Tode hingehen? Ich meine, es ist ja keine großartige Irritation davon auszuerwarten, dass nun freudig in den Tod gegangen wird. Also man muss ja nur die Soldaten angucken, die in den Osten gewandert sind. Die waren alle sehr freudig und dass sie da nun nicht... Ja, gut, keiner hat an seinen privaten Tod gedacht, aber irgendwas mit Tod hatte das ja sicher zu tun. Da, glaube ich, können sich sogar Leute zu äußern, die sonst kein Problem mit faschistischer Musik haben. Gut, hören wir noch mal ein bisschen rein. Jetzt ein bisschen zurück. Also ich glaube auch nicht, dass es so einfach ist, beziehungsweise man sollte ja auch nicht die Fehler oder beziehungsweise die nicht Fehler, das kann man so relativieren, gar nicht sagen. Was hatten die Nazis versucht? Sie versuchten rauszufinden, was ist deutsche Musik. Ist ihnen eigentlich nie gelungen, aber sie haben es auf jeden Fall versucht. Da könnte man eine eigene Sendung dazu machen, was ist denn nun deutsche Musik? Daran sollte sich praktisch die Kulturpolitik und die Musikpolitik des Reichspropagandaministers Goebbels und anderer, unter anderem Rosenberg und der einigen Bekannte, vielleicht Herr Hinkel, die hatten damit zu tun und die hatten sich darüber Gedanken gemacht, kamen aber eigentlich nie zu den richtigen Begrifflichkeiten. Es hat sich immer weiterentwickelt und da wurde noch intensiv dran gearbeitet in den späten 40er Jahren, also Anfang der 40er Jahre, während der Hauptkriegszeiten. Und so richtig kam da eigentlich kein keine Leitlinie raus. Es war nur klar, es durften keine Juden gespielt werden. Also das bezog sich auch auf Juden, die lange vor der Nazizeit komponiert haben, zum Beispiel Mendelssohn Bartholdy, das wurde nicht gespielt. Gustav Mahler wurde nicht gespielt, Schönberg sowieso nicht und andere auch nicht, Krenek und Weil und Eisler, nein, das durfte alles nicht gespielt werden. Hören wir noch mal ein bisschen rein, Liszt. Also der Beifall lässt nicht zu wünschen übrig für das erste Stück. Und jetzt geht's, glaube ich, dann weiter mit dem Totentanz, wenn ich mich richtig daran erinnere. Oder es kann auch sein, dass das jetzt das Klavier-Solo, so Bearbeitung aus dem Totentanz gespielt werden von dem Pianisten. Ich guck mal nach. Finde ich jetzt nicht. Konstantin Scherbakow. Vielleicht hat der eine oder andere neulich die Arte wurde das gezeigt, die Sendung zu Wilhelm Furtwängler gesehen. Da ist ja auch sehr deutlich, wie so die Rechtfertigungslinien dann nach der Niederlage des Nazireiches gegenüber den englischen und amerikanischen damals Besatzungssoldaten beziehungsweise Befreiungssoldaten und deren Juristen dann abliefen. Viele haben das so ganz pfiffig gemacht, zum Beispiel Karl Auf hat dann, ich hatte ja vorher schon gesagt, dass die Carmina Burana das beliebteste Stück in der Nazizeit war, hat dann, es gab ja dann ein Aufführungsverbot, also es durften nicht die Stücke dann weitergespielt werden erstmal, die dort aufgeführt wurden, und es durfte auch nicht einfach so weitergespielt werden. Und dann hat eben zum Beispiel Karl Orff viele Stücke an kleinen Stellen verändert und hat ein neues Erscheinungsdatum für diesen Opus dann reingeschrieben, und dies hat dann schon genügt, um die Aufführung dann ermöglichen zu können. Es gab ja dann auch unterschiedliche Denkarten, also in den sowjetischen Besatzungszonen oder Zonen war es dann, wie man auch in dem Film ganz gut sehen konnte, nicht so ein Problem, weil Musik ist eben Musik und hat mit Politik nichts zu tun. Das ist natürlich auch ein Missverständnis, dass vielleicht diese Sendung hier bei manchen auslöst, dass Franz Liszt jetzt von mir versucht werden sollte als faschistischer Musiker par excellence irgendwie dargestellt zu werden. Das ist nicht mein Anliegen, das kann man, lässt sich ganz anders diskutieren, und das wollte ich jetzt auch nicht diskutieren. Es geht mir vielmehr darum, dass Franz Liszt mit bestimmten Stücken in eine Symbol oder beziehungsweise dass bestimmte Stücke eine Symbolfigur darstellen in der deutschen Geschichte, und dass die Aktivierung dieses Symbols für mich eine politische Handlung ist, die doch einigen auch zu denken geben soll, die sich mit klassischer Musik, mit der Inszenierung von klassischer Musik auf eine Art und Weise bemüht machen, wie es zum Beispiel Herr Axel Brüggemann in diesem für meine Wahrnehmung ziemlich so liebedienerischen Art und Weise, wie er das macht, gegenüber von dem Herrn Thielemann, wie er so ihm praktisch so die Argumente zulegt und sich bemüht, mit ihm in so einen lockeren, leckeren Dialog zu kommen und da sich gegenseitig gelobhudelt wird und dann eben auch diese schöne versöhnliche Musik zum Tod, zum Totentanz, nach dem Totentanz von Les Preludes, die ja, wie ich gerade dargestellt habe, durchaus Symbolcharakter hat und dann in Deutschland und Frankreich über Arte ausgestrahlt wurde, auch wahrscheinlich weltweit, vielleicht über Satellit, weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht aus und das hat schon irgendwelche Symbolkraft, die das ist ja auch, finde ich, in der jetzigen Diskussion oft so ein bisschen wird es vernachlässigt, dass es um Symbolplatzierung geht. Eben gerade den Nazis, da werden dann so und so viele Morde gemacht und gut, der Verfassungsschutz wusste nicht. Das ist eine Frage, über die kann man lang diskutieren. Die meisten Informationen kommen aus der Presse, weniger aus den Verfassungsschutzkreisen. Auf jeden Fall hat das einiges an Symbolkraft gehabt und auch einiges ausgelöst, diese Tatsachen, die jetzt eine neue Erkenntnis über den rechtsradikalen Terror mit sich bringen. Und diese Symbolkraft, um die geht es mir heute in der heutigen Sendung, die dargestellt wird durch zum Beispiel solche Inszenierungen, wie sie Herr Thielemann am 22.10. in Weimar abgeliefert hat. Es ist ja manchmal ganz interessant, zum Beispiel die Weltzeitung, also die Zeitung Die Welt. Ich lese die nicht als Papierzeitung, sondern im Internet ab und zu. Und sie ist ja jetzt sehr aktiv, die bemüht, die verschiedenen Aspekte der Neonazi-Terrorzelle zu beleuchten. Und interessant ist es oft auch dann die Kommentare, die dann auf solche Artikel geschrieben werden, zu lesen. Also man muss sich schon, ich kann jeden davor warnen, der sich da unvorbereitet drauf macht, diese Kommentare zu lesen, weil da kommt eigentlich das ganze Denken, der sogenannte vielleicht schon Mainstream, zum Vorschein, der so ganz locker und selbstbewusst sich da behauptet. Und zum Beispiel neulich gab es einen Einspruch von Herrn Juncker, dem Präsident, glaube ich, von Luxemburg. Er hat eine Rolle in der EU, ich weiß jetzt nicht genau welche. Und er hat sich so ein bisschen drüber aufgeregt, über die Dominanz und so, wie soll ich sagen, diese Art und Weise, wie die deutsche Regierung sich in Europa so zum Sparmeister aufspielt und den anderen vorschreibt, wie es so weitergeht. Da musste dann die Kommentarfunktion geschlossen werden, weil sich wohl zu viele nicht vertretbare Äußerungen da gefunden haben. Ja, ganz anders ist es manchmal bei Blogs, die sich mit Kunst, Musik oder solchen Sachen, also solchen Spektren auseinandersetzen. Da habe ich einen sehr interessanten Artikel, einen Kommentar eigentlich gefunden auf der Zeitschrift, auf dem Blog von der Zeitschrift Neue Musikzeitung, der auch sich Bad Blog nennt. Und zwar ist der Kommentar vom 5. also dieses Jahres, also vom Mai 20.05. dieses Jahres und ist überschrieben heimliche Aufforderung. Und weil ich vieles so gut formuliert finde, lese ich das zum größten Teil jetzt vor. Heimliche Aufforderung. Wie sich Christian Thielemann im Mai 2011 in der Berliner Philharmonie entblößte. Neulich in der Philharmonie, 6. Mai 2011, Thielemann dirigiert die Berliner Philharmoniker mit einem reinen Richard-Strauss-Programm. Strauss, das kann er, denke ich. Und nette Bekleidung habe ich auch, denke ich. Strauss, klar, ein ganz schöner Mitläufer war er, der Strauss, Klammer auf, Goebbels und Strauss auf dem Sofa, das zeigt sogar das Programmheft des Abends. Was ist da denn los? Das war doch bestimmt nicht Thielemanns Idee, denke ich, also das mit dem Foto. Ein Nazi, aber natürlich nicht so krass wie Pfitzner. Und im Vergleich der deutlich bessere Komponist. Ich zitiere weiter. Thielemann hat sich das Programm ausgesucht. Alles sieht nach, ich zeig euch mal, was der Strauss alles noch so Tolles komponiert hat. Und was ihr noch gar nicht kennt, aus. Die Institution Berliner Philharmoniker trifft offensichtlich keine Schuld. Meine Vermutung, man hat erst ganz spät gemerkt, was sich Thielemann da für Werke herausgesucht hat. Und sich dann geduckt und gehofft, dass niemand etwas merkt. Die Mitte des Konzerts bildeten größtenteils unbekannte Werke für Gesang und Orchester. Ich überspringe jetzt ein bisschen. Als Ouvertüre und Schlusspunkt des Abends aber Musik, die, wird sie ausgerechnet von Thielemann dirigiert, noch ekelhafter wirkt als ohnehin schon. Es beginnt mit der Festmusik der Stadt Wien, ein Werk für Blechbläser allein. Zitat aus dem Programmheft. Baldur von Schirach, Reichsjugendführer und seit 1941 Statthalter von Wien, hatte 1942 den Beethovenpreis der Stadt Wien neu ausgelobt und mit 10.000 Reichsmark dotiert. Ein Propagandainstrument in schwerer Zeit, dem Ruhm der deutschen Kunst zugedacht. Und jetzt hörten wir auf. Ja, also das ist das Teil aus der Le Prélude, das dann später, vor über 70 Jahren zur, danach wird es natürlich sehr romantisch und gefühlselig, zur Russland-Fanfare umgearbeitet wurde auf Betreiben von Joseph Goebbels. Ich zitiere mal weiter aus dem gerade angefangenen Kommentar, heimliche Aufforderung. Ich war dabei, aus dem Programmheft zu zitieren, zu dem Thema Festmusik der Stadt Wien, komponiert von Richard Strauss. Und da gab es also einen Preis, Beethovenpreis 42, und der wurde von dem Reichsjugendführer Waldo von Schirach, der ja auch mittlerweile durch seinen Sohn so eine ganz neue Wahrnehmung in der deutschen Gegenwart hat, wurde also von Waldo Schirach zugedacht zum Ruhm der deutschen Kunst. Und als erster Preisträger wurde Richard Strauss ausersehen. Er nahm die Würdigung am 16. Dezember im Wiener Rathaus entgegen und revanchierte sich postwendend für die Ehre mit der Komposition der Festmusik für Blechbläser und Pauken, die er am 9. April 1943 zur Feier des 5. Jahrestags von Großdeutschland mit dem Wiener Trompetenchor uraufführte, als Jubiläumsgabe zum Einmarsch der Nazis in Österreich. Soweit die Fakten. Und? Fragezeichen? Und was lässt Thielemann ganz am Schluss des Konzerts spielen? Gott sei Dank, denke ich, ein unverdächtiges Werk, 1913 komponiert. Ich zitiere weiter aus dem Kommentar. Ganz hinten im Programmheft erfährt man dann aber doch anderes. Denn die Philharmoniker, die Berliner Philharmoniker, weisen eine schöne Idee bei jedem Werk darauf hin, wann es zuletzt von den Philharmonikern gespielt wurde. Und siehe da, das festliche Präludium für großes Orchester und Orgel C-Dur Opus 61 erklang zuletzt 1943 anlässlich der Vorfeiern zu dem Geburtstag von Adolf Hitler. Später kommt heraus, dass es sich bei diesem Hinweis im Programmheft offenbar um einen Fehler handelte. Das Stück sei nach Hitlers großer Kindergeburtstagsfeier noch zwei weitere Male von den Philharmonikern gespielt. merkwürdig, denn das Werk ist nun wirklich mehr als mittelmäßig. Nun könnte man sagen, das hat Thielemann nicht gewusst. Andererseits begann das Konzert ja schon mehr als verdächtig. Was also tun? Gar nichts, denke ich. Und lese in den Folgetagen mit Beruhigung alle Kritiken des Konzerts, in denen durchweg Worte wie widerlich und anrüchig fallen. So in den Kritiken in der Berliner Zeitung, im Tagesspiegel, im Kulturradio vom RBB und in der Welt. Klammer auf, hier langt der Autor ganz schön zu, aber völlig berechtigt. Ein paar Tage vergehen. Trotzdem, meinen Thielemann-Katalog bekomme ich nicht mehr aus dem Kopf. Ein inzwischen viel zu kompletter Katalog. Darunter viele Gerüchte. Aber woher kommen die? Ich sage ja immer, es gibt kein unpolitischeres Feld als das eines Orchesters. Von einer linken Orchesterszene kann man nicht sprechen. Warum also trotzdem die Thielemann-Nazi-Gerüchte? Wer will ihm denn etwas Böses? Vielleicht ja niemand, vielleicht stimmen einige der Gerüchte einfach. Rechtsextreme, antisemitische, ausländerfeindliche Äußerungen werden Thielemann schon seit Jahren nachgesagt. Einmal lehnte er das Dirigat einer Tannhäuser-Inszenierung ab, weil ihm die Inszenierung von David Alden zu undeutsch dünkte. Im Sommer 1995 schrieb der Tagesspiegel, Thielemann habe bei einer Schallplattenaufnahme Ausländerwitze gemacht und andernorts über den Einfluss der Juden in der Musikszene schwadroniert. Nochmal ein bisschen List. Ja, vieles von dieser Musik ist natürlich oft gespielt in Klassikradio und naja, NDR natürlich auch. Das Klassikradio von NDR ist ja kaum mehr zu unterscheiden von dem privaten Klassikradio und so hat es natürlich auch seine Bekanntheit, die mit Vertrauen bedenkt wird. Ich zitiere mal weiter aus dem Kommentar auf dem Bad Blog der Neuen Musikzeitung. Über Christian Thielemann. Dann ein Ausspruch Thielemanns, gegen den er sogar gerichtlich vorging. Als es vor mehr als 10 Jahren so schien, als ginge Daniel Barenboim aus Berlin weg, habe Thielemann gesagt, jetzt hat die Juderei in Berlin ein Ende. Also da ging er jetzt gerichtlich vorgehen. Man darf das also nicht mehr sagen, aber es war so im Gespräch damals. Neulich meinte ein Kollege zu mir, weiter aus dem Kommentar, er würde Thielemann gerne interviewen, weil er eigentlich in jedem Gespräch die Hosen runterließe. Tatsächlich findet sich noch fast in jedem Thielemann-Interview eine Äußerung, die einen merkwürdigen Beigeschmack erhält. Dann geht es meistens um Fragen des Repertoires. Warum kaum jüdische Komponisten, warum Musik des üblen Antisemiten Pfitzners zusammen mit Hitlers liebster Bruckner-Sinfonie in einem Konzert? Weil diese Art der Verbindung eh keinem Dramaturgen im Programmheft auffällt? Oder weil er sich zumindest keinesfalls trauen würde zu protestieren? Das war jetzt in Klammern gesetzt. Das sind also die Fragen, die Thielemann oft gestellt werden in Interviews. Weiter in dem Kommentar. Oder um Fragen der Urlaubsplanung. Warum eigentlich Ostpreußen? Fragezeichen. Gut. Im Kommentar weiter. Natürlich hat Thielemann noch nach keinem Konzert den Hitlergruß gen Publikum gezeigt. Übrigens, der Furtwängler nicht mal in der Nazi-Zeit, da hat er zur Not den Dirigierstock in der Hand gehabt und dann konnte man das anders interpretieren. Jetzt aber weiter in dem Kommentar. Aber nach dem Konzert Anfang Mai 2011 in der Berliner Philharmonie hätte man sich nicht wundern dürfen, wenn ein Teil der Konzertbesucher sich hätte dazu hinreißen lassen. Das bestätigen mir sogar Kollegen, die ganz und gar nicht zu politischen Verschwörungstheorien neigen. Wieder vergehen ein paar Tage. Gestern stieß ich dann auf einen Leserbrief, der auf den Weltartikel Bezug nimmt. Der Leserbrief beginnt unverdächtig. Gibt dem Autor scheinbar recht. Doch schnell wird klar, also zu dem Welt, in der Welt war eben ein kritischer Artikel zu dem Berlin-Konzert von Christian Thielemann mit den Strauß-Artefakten, die er da wieder wachgerufen hat. Der Leserbrief nochmal beginnt unverdächtig, gibt dem Autor scheinbar recht. Doch schnell wird klar, es geht hier einzig und allein um Relativierung. Gipfelnd in dem Satz, die Zucht von deutschen Schäferhunden hätte schon längst unterbunden werden müssen, da Hitler einem solchen zugetan war. Hier versucht sich eine Person offenbar an dem Schlussstrichargument und relativiert auf eine Weise, die so ekelhaft ist, dass ich mich jetzt, obwohl das anders geplant war, aufrege. Neulich, beim Besuch der Ausstellung Ordnung und Vernichtung, die Polizei in S-Stadt, wurde mir, wieder einmal, viele gute Historiker haben uns das gelehrt, klar, wie institutionelle Strukturen in der Nachkriegszeit in Deutschland noch lange braun überzogen, wie jene, ja sogar polizeiliche Machtpositionen von schlimmsten Nazis noch jahrzehntelang besetzt waren. Und die Lehre daraus ist nicht, dass Nachkriegsdeutschland gleich über Bausch und Bogen zu verdammen, sondern einfach differenziert aufzuzeigen, wie es war. In Klammer, schlimm war's, braun war's. Und gerichtlich verfolgt wurde nur marginal. Genauso marginal, wie NS-Opfer entschädigt wurden. Kleiner Sprung, zurück zu dem Leserbrief. Hier spricht jemand in eben jenem dummen Nachkriegsdeutschlands Relativierungsslang zu uns, der eine differenzierte Betrachtungsweise nicht will, der all die Errungenschaften einer genauen Aufarbeitung der NS-Verbrechen lautstark ignoriert und am liebsten verbieten will. Und wer hat diesen Leserbrief geschrieben? Es ist Erika Steinbach, eine bislang im Vergleich zu Thielemann noch indiskutablere Person, die, um nur ein Beispiel ihrer unglaublichen Dummheit zu nennen, als Mitglied des Bundestages 1991 gegen die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze stimmte. Die Geister, die ich rief. Thielemann hat danach gebrüllt und jetzt hat er Steinbach mit im Boot und wen noch? Fragezeichen. Ich erinnere mich, wie ich neulich nach Köpenick musste, wo ich plötzlich vor der NPD-Zentrale, Parteizentrale stand, die ein Plakat draußen aufgehängt hatte, Sarrazin hat recht. Sarrazin darf das öffentlich natürlich nicht gut finden. Genauso wenig wie Thielemann den Hitlergruß zeigen darf. Im Grunde möchte er aber genau das. Frei heraus, Doppelpunkt, Christian Thielemann ist ein Nazi. Also hier nochmal am Schluss des Konzerts der Rausschmeißer, der das Publikum froh und hören wir gleich nochmal, ich brauche es gar nicht so oft zu sagen, entlassen soll. Die Russland-Fanfare. Der Nazi-Wochenschau. Beispiel. beispiellose Beifall. Die eingangs gestellte Frage ist Thüringen-Listland? Die wurde übrigens schon beantwortet, dass es gibt auf der mdr.de-Seite 200 Jahre List schon einmal die Feststellung, ich weiß nicht von wem sie ist, Thüringen ist Listland. Also das Problem hat Thüringen also nicht mehr, sich dieser Frage zu stellen. Ja, ein versöhnliches Ende, so wie Christian Thielemann es versprochen hat, mit Le Prélude von Franz Liszt. Sie sehen es, großer Applaus, Standing Ovations hier in Weimar. Und man muss wirklich sagen, wenn wir die Proben, die wir beobachtet haben, gesehen haben und heute Abend, da ist das Orchester wirklich nochmal richtig abgehoben. Franz Liszt, der Orchesterkomponist, stand heute im Vordergrund. Und natürlich geht es bei uns auf Arte auch weiter mit Franz Liszt. Sie werden gleich im Anschluss ein großes Liszt-Porträt sehen können von Judith. Ja, also da geht es dann weiter mit Franz Liszt und seinem Porträt. Wurde seine Geschichte umrissen und wurden auch einige seiner so virtuosen Klavierstücke gespielt. Und bekannt ist ja auch, dass er eine starke Wirkung auf Frauen hatte.